Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 2, Dresden, 19. Oktober 1787. Meinen herzlichen Glückwunsch zu deiner Aussöhnung mit Wieland, mit Weimar, mit dir selbst. Vielleicht wirst du nun später zu uns zurückkommen, auch das, wenn du nur zufrieden bist. Glaubst du wirklich, dass wir uns unter den Weimarschen Menschen wohl haben würden, besonders Minna und Dorchen? Noch bin ich nicht ganz davon überzeugt. Wäre es eine Möglichkeit, dass der Weimarsche Hof mir ein Äquivalent für meine hiesigen Aussichten gäbe, und wodurch sollte ich ihm dazu wichtig genug gemacht werden, so würde noch immer eine Reise zur Probe nötig sein. Die Veränderung des Orts muss gewünscht, nicht geduldet werden. Das Wichtigste für uns ist jetzt Hubers nahe Aussicht zu einer Legationssekretärstelle mit 600 Talern. Gestern hat ihm der Minister gesagt, dass er ihn vorschlagen würde, hat aber den Ort nicht genannt. Die Sache muss der Entscheidung nahe sein, da der Minister ihm aufgetragen hat, seinen Eltern davon zu schreiben. Wir raten auf München. Dies hindert übrigens nicht, dass er ein halb Jahr und länger noch bei uns sein kann. Genug, der Grund zu seiner künftigen Beförderung ist gelegt. Was ihm jetzt ausgesetzt wird, bleibt ihm nach unserer Verfassung zeitlebens. Er kann nur an Einnahme gewinnen, aber nie verlieren. Stutaheim hat sich dabei auf eine Art betragen, mit der Huber vollkommen zufrieden sein kann. Die Vereinigung der Thalia mit dem Merkur ist meines Erachtens eine sehr glückliche Idee, die euch beiden zustatten kommen wird. Ist denn Bertuch auch damit einverstanden? Ich glaube, gehört zu haben, dass er Wielands Associé in allen schriftstellerischen Unternehmungen ist und besonders den Merkur von ihm erben will. Er könnte euch auch nützlich sein, dächt ich, um das Merkantilische zu besorgen, auf Pünktlichkeit in Führung der Korrespondenz und auf regelmäßiges Erscheinen der Stücke Acht zu haben und so weiter. Am Dienstage sind wir bei Brühls gewesen. Es ist wirklich schade, dass wir diese Bekanntschaft nicht eher gemacht haben. Die Frau ist nicht schön und weiblich genug, um Leidenschaft einzuflößen, aber eine unterhaltende Gesellschafterin, voll Lebhaftigkeit und Reichtum an Ideen mannigfaltiger Art. Sie spricht von Philosophie und von Sachen des Geschmacks mit Interesse und nicht ohne Einsichten. Schreibe mir doch, was man in Weimar von ihr hält. Sie korrespondiert mit einigen dasigen Gelehrten und behauptet, mit allen gut zu stehen. Goethes, Herders und Wielands Büsten sind in ihrem englischen Garten aufgestellt. Diese Anlage ist in der Tat sehenswert. Die Natur hat viel getan und die Gräfin hat Sinn für die vorteilhaftesten Stellen gehabt, um die Aufmerksamkeit darauf zu heften. Etwas voll ist wohl der Platz von Inschriften, Altären, Büsten und mancherlei Hütten. Auch hat hier und da die Ökonomie, welche auch ihr Steckenpferd ist, die Ausführung etwas ärmlich gemacht. dahin gehören schlechte Statuen, alte Marmorkamine, geschmacklose Porzellanvasen, die hier und da nicht zum Besten angebracht sind. Indessen sind viele Einfälle glücklich, und besonders findet man viel Sinnreiches in den Verzierungen der Eremitagen und ländlichen Portale, Altäre und Postamente, Tanzapfen, Strohfestons, Birkenzweige, Baumrinden wechseln auf mannigfaltige Art miteinander ab. Die Inschriften sind teils deutsch, teils französisch. Büsten haben nur Deutsche erhalten, und außer obigen Weimarschen Schriftstellern habe ich nur die Recke gefunden. Einige Griechen sind in einer besonderen Hütte, die dem Pythagoras gewidmet ist. Franzosen habe ich nicht gefunden, welches mich wundert, da sie viel Französisch spricht und in französischen Stücken gespielt hat. Naumann hat einen Altar, der Minister Brühl einen Sarkophag mit der Inschrift Memorabili Oblito. Der Einfall muß die grammatische Unrichtigkeit entschuldigen. Der Graf ist eine schöne, kraftvolle männliche Figur, voll Treuherzigkeit und Natur. Geist scheint er nicht zu haben und überhaupt von seiner Frau sehr beherrscht zu werden. Er ist bei den Gartenanlagen ihr erster Handlanger. Der Sohn ist ein lieber Junge von 15 Jahren mit einem offenen, jungfräulichen Gesicht. Brühl war kürzlich in Berlin gewesen und erzählte, dass Ramler und Engel bei der Direktion des Theaters uneins wären, weil Engel allein dabei herrschen wollte. Kurz, die Zeit ist uns sehr angenehm vergangen, und wir werden bald mit Huber wieder hinausfahren und ein paar Tage dableiben. Auch Minna und Dorchen haben sich wohl befunden, und wir sehen nicht ein, was uns abhalten soll, eine pikante Bekanntschaft zu unterhalten, die unter der hiesigen Menschengattung ein wahrer Fund ist. Auf Herz und Moralität rechnen wir nicht. Unser Band ist das gegenseitige Bedürfnis einer Gesellschaft besserer Art. Von dir ist viel gesprochen worden. Man wünscht sehr, dich kennenzulernen. Von mir habe ich dir nichts Interessantes zu schreiben. Über meine ökonomischen Verhältnisse bin ich beruhigt. Auf politische Tätigkeit habe ich resigniert. Meine Beschäftigung ist, neben den Arbeiten meiner Stelle, Spekulation über Theorie der Gesetzgebung. Ich habe Ahnungen, etwas in diesem Fache zu leisten, und dies tröstet mich über meine jetzige Unwichtigkeit. Übrigens leben wir wie sonst. Lebe wohl und empfiehl uns Charlotten. Alle Grüßen. Karl.